Erster hört, Israel. Ihr werdet jetzt den Jordan überqueren, um ein Land zu erobern, das von Völkern bewohnt wird, die größer und stärker sind als ihr, und von großen Städten mit sehr hohen Mauern. Zweiter dort lebt ein großes und hochgewachsenes Volk, die Enakiter. Ihr kennt sie bereits und habt gehört, wie man sagt, wer kann den Enakitern widerstehen. Dritter wisst also, dass der Herr, euer Gott, vor euch herzieht wie ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vernichten und vor euch besiegen, damit ihr sie schnell aus ihrem Land vertreiben und zerstören könnt, wie der Herr es euch versprochen hat. Vierter, wenn der Herr, euer Gott, diese Völker vor euch vertreibt, denkt nicht, der Herr hat mich in dieses Land gebracht, weil ich gerecht bin. Der Herr vertreibt diese Völker nämlich wegen ihrer Bosheit vor euch. Fünfter, ihr bekommt ihr Land nicht, weil ihr gerecht seid oder ein reines Herz habt, sondern der Herr, euer Gott, vertreibt diese Völker vor euch wegen ihrer Bosheit und um das Versprechen zu halten, das er euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Sechster, erkennt also, dass der Herr, euer Gott, euch dieses gute Land nicht gibt, weil ihr gerecht seid, denn ihr seid ein stures Volk. Siebter, erinnert euch und vergesst nicht, wie ihr den Herrn, euren Gott, in der Wüste zornig gemacht habt. Vom Tag eurer Abreise aus Ägypten bis zu eurer Ankunft hier wart ihr immer ungehorsam gegenüber dem Herrn. Achter, am Berg Horeb habt ihr den Herrn zornig gemacht, und er wurde so wütend auf euch, dass er euch vernichten wollte. Neunter, ich stieg auf den Berg, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, und blieb 40 Tage und 40 Nächte dort, ohne Brot zu essen oder Wasser zu trinken. Zehnter, der Herr gab mir die beiden steinernen Tafeln, die mit Gottes Finger beschrieben waren und alle Worte enthielten, die der Herr am Tag der Versammlung auf dem Berg aus dem Feuer zu euch gesprochen hatte. Elfter, nach 40 Tagen und 40 Nächten gab der Herr mir die beiden steinernen Tafeln, die Tafeln des Gesetzes. Zwölfter, dann sagte der Herr zu mir, steig schnell von hier hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat Schlimmes getan. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen gezeigt habe, und haben sich ein Götzenbild gemacht. Dreizehnter, der Herr sagte auch zu mir, ich sehe, dass dieses Volk sehr stur ist. Vierzehnter, lass mich sie vernichten und ihren Namen von der Erde verschwinden lassen, damit ich dich zum Vater eines Volkes mache, das stärker und größer ist als dieses Volk. Fünfzehnter, da kehrte ich um und stieg vom Berg hinab, der in hellem Feuer stand, mit den beiden Gesetztafeln in meinen Händen. Sechzehnter, ich sah, dass ihr gegen den Herrn, euren Gott, gesündigt hattet, denn ihr hattet euch ein gegossenes Kalb gemacht und wart sehr schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch gezeigt hatte. Siebzehnter, da nahm ich die beiden Tafeln, warf sie aus meinen Händen und zerschmetterte sie vor euren Augen. Achtzehnter, danach warf ich mich wieder 40 Tage und 40 Nächte vor dem Herrn nieder, ohne Brot zu essen oder Wasser zu trinken, wegen all eurer Sünden, die ihr begangen hattet, weil ihr getan hattet, was dem Herrn missfiel und ihn zornig machte. Neunzehnter, ich hatte Angst vor dem großen Zorn des Herrn gegen euch, weil er euch vernichten wollte. Doch der Herr hörte auch diesmal auf mich. Zwanzigster, auch auf Aaron war der Herr so zornig, dass er ihn vernichten wollte. Deshalb betete ich auch für Aaron. 21. Das Kalb, das ihr als Zeichen eurer Sünde gemacht hattet, nahm ich, verbrannte es und zermalte es vollständig zu feinem Staub. Diesen Staub warf ich dann in den Bach, der vom Berg floss. 22. Ihr habt den Herrn auch in Tabera, Massa und bei den Gräbern der Begierde zornig gemacht. 23. Als der Herr euch von Kadeschbarnea sandte und befahl, geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gebe, wart ihr ungehorsam gegenüber dem Befehl des Herrn, eures Gottes. Ihr wolltet ihm nicht vertrauen und nicht auf seine Stimme hören. 24. Seit ich euch kenne, wart ihr immer ungehorsam gegenüber dem Herrn. 25. Ich lag 40 Tage und 40 Nächte vor dem Herrn auf dem Boden, weil der Herr gedroht hatte, euch zu vernichten. 26. Da betete ich zum Herrn und sagte, O Herr, mein Gott, vernichte nicht dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Macht befreit und mit starker Hand aus Ägypten geführt hast. 27. Denke an deine Diener Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht auf die Sturheit deines Volkes, seine Bosheit und seine Sünde, 28. damit man in dem Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sagt, Der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen versprochen hatte, und weil er sie hasste, hat er sie in die Wüste geführt, um sie dort sterben zu lassen. 29. Sie sind doch dein Volk und dein Eigentum, das du mit deiner großen Kraft und deinem starken Arm befreit hast.